Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 845, an Goethe, Weimar, 10. März 1802. Indem sie in Jena sich unter den Freunden wohl befinden und gar nicht unrecht daran tun, zu leben und zu genießen, habe ich mich hier ganz zu Hause gehalten und bin nicht untätig gewesen, wiewohl ich von meinem Tun noch lange keine Rechenschaft geben kann. Ein mächtiger Interesse als der Warbeck hat mich schon seit 6 Wochen beschäftigt und mit einer Kraft und Innigkeit angezogen, wie es mir lange nicht begegnet ist. Noch ist zwar bloß der Moment der Hoffnung und der dunklen Ahnung, aber er ist fruchtbar und vielversprechend, und ich weiß, dass ich mich auf dem rechten Weg befinde. Von der hiesigen Welt kann ich Ihnen also wenig berichten, da ich niemand gesehen. Ich höre, dass Wieland sich hat bereden lassen, den Ion des Euripides zu übersetzen, und dass man ganz erstaunliche Entdeckungen macht, wie viel hinter diesem griechischen Ion steckt. Der 5. März ist mir glücklicher vorübergegangen als dem Cäsar der 15. und ich höre von dieser großen Angelegenheit gar nichts mehr. Hoffentlich werden Sie bei Ihrer Zurückkunft die Gemüter besänftigt finden. Wie aber der Zufall immer naiv ist und sein mutwilliges Spiel treibt, so hat der Herzog den Bürgermeister den Morgen nach jenen Geschichten wegen seiner großen Verdienste zum Rat erklärt. Auch wird heute auf dem Theater Üble Laune von Kotzebue vorgestellt. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen bestens und bittet, sich an die Histoire de Favorite zu erinnern. Ich lese jetzt eine Geschichte der Päpste von einem Engländer, der selbst Jesuit war und der, indem er sich von den Grundfesten des Papsttums aus den Quellen zu unterrichten suchte, auf diesem Wege, wo er sich in seinem Glauben zu befestigen meinte, das Gegenteil gefunden hat und der nun seine Gelehrsamkeit gegen das Papsttum anwendet. Es ist, ungeachtet der flachen Behandlung, eine durch ihre Konsequenz sehr anziehende Geschichte, unendlich mannigfaltig, weil sie sich mit allem verschlingt und doch wieder auf eine furchtbare Art identisch, weil alles Individuelle selbst in der idealen Einheit sich verliert. Leben Sie recht wohl und fördern Ihr Geschäft, dass wir uns bald wieder Ihrer Gegenwart erfreuen. S.C.H.